Und am 24. Tage dieses Monats versammelten sich die Israeliten unter Fasten und in Herrenengewändern und mit Erde auf ihren Häuptern. Und die Abkömmlinge der Israeliten hielten sich von allen Ausländern abgesondert, und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Verschuldungen ihrer Väter. Sodann erhoben sie sich an ihrem Platze, und man las aus dem Buche des Gesetzes Jahwes, ihres Gottes, während des vierten Teils des Tages vor, und während eines anderen Vierteils bekannten sie ihre Sünden und warfen sich vor Jahwe, ihrem Gotte, nieder. Und auf dem erhöhten Platze der Leviten standen Jesua, Bani, Kadmiel, Sebania, Boni, Serepia, Bani und Chenani und schrien mit lauter Stimme zu Jahwe, ihrem Gott. Und es sprachen die Leviten Jesua, Kadmiel, Bani, Hasabnia, Serepia, Hodia, Sebania, Petaja, Volan, preiset Jahwe, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und preisen soll man deinen herrlichen und über allen Preis und Ruhm erhabenen Namen. Und Esra sprach, du, Jahwe, bist allein, du hast den Himmel geschaffen, den Himmel bis zu seinen höchsten Höhen mit seinem ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, das Meer und alles, was in ihm ist, und du machst sie alle lebendig, und das Heer des Himmels verneigt sich vor dir. Du bist, Jahwe, Gott, der du Abraham erwählt und aus Ur in Chaldea hinweggeführt und ihm den Namen Abraham gegeben hast. Und da du sein Herz treu gegen dich erfandest, so gabst du ihm die feierliche Zusage, dass du das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Jebusiter und Girgasiter, dass du es seinen Nachkommen verleihen wollest. Und du hast deine Zusage erfüllt, denn du bist gerecht. Und als du das Elend unserer Väter in Ägypten wahrnahmst und ihr Geschrei am Schilfmeer hörtest, da tatest du Wunder und Zeichen am Pharao und an allen seinen Dienern und an allen Bewohnern seines Landes, denn du hattest bemerkt, dass sie übermütig gegen sie gehandelt hatten. Und so machtest du dir einen großen Namen bis auf den heutigen Tag. Und das Meer zerteiltest du vor ihnen, so dass sie mitten durch das Meer auf dem Trockenen hindurchzogen, aber ihre Verfolger schleudertest du in die Tiefen wie Steine, in gewaltige Gewässer. Und in der Wolkensäule führtest du sie bei Tage und in der Feuersäule des Nachts, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Und auf den Berg Sinai stiegst du hinab, und indem du mit ihnen vom Himmel her redetest, gabst du ihnen billige Rechtsforderungen und wahrhaftige Gesetze und gute Satzungen und Gebote. Und deinen heiligen Sabbat hast du ihnen kundgetan und ihnen Gebote, Satzungen und Gesetz durch deinen Knecht Mose anbefohlen. Und du gabst ihnen Brot vom Himmel für ihren Hunger und ließest ihnen Wasser aus dem Felsen hervorquellen für ihren Durst. Und du befahlst ihnen, hineinzuziehen, um das Land in Besitz zu nehmen, dessen Verleihung du ihnen mit zum Schwur erhobener Hand versprochen hattest. Aber sie, unsere Väter, wurden übermütig und halsstarrig und hörten nicht auf deine Gebote. Sie verweigerten den Gehorsam und gedachten nicht deiner Wundertaten, die du an ihnen getan hattest, sondern zeigten sich halsstarrig und wählten einen Anführer, um zu ihrem Sklavendienst in Ägypten zurückzukehren. Du aber bist ein Gott, der gern verzeiht, gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld, und hast sie nicht verlassen. Sogar als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten weggeführt hat, und große Lästerungen vollführten, hast du in deiner großen Barmherzigkeit sie in der Wüste nicht verlassen, die Wolkensäule wich nicht von ihnen bei Tage, um sie auf dem Wege zu geleiten, noch die Feuersäule des Nachts, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Und du verliehst ihnen deinen guten Geist, um sie zu belehren, und hast ihrem Munde dein Manna nicht vorenthalten und gabst ihnen Wasser für ihren Durst. Und so versorgtest du sie 40 Jahre in der Wüste, so dass ihnen nichts mangelte, ihre Kleider zerfielen nicht. Und ihre Füße schwollen nicht an. Und du gabst ihnen Königreiche und Völker zur Beute und verteiltest diese nach bestimmten Grenzen, und sie nahmen in Besitz das Land Sihons und das Land des Königs von Hesbon und das Land Ochs, des Königs von Basan. Und ihre Kinder machtest du so zahlreich wie die Sterne des Himmels und brachtest sie in das Land, in das sie hineinkommen sollten, um es in Besitz zu nehmen, wie du ihren Vätern verheißen hattest. Und die Söhne kamen hinein und nahmen das Land in Besitz, und du unterwarfst ihnen die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, und gabst sie in ihre Gewalt, sowohl ihre Könige als die Bewohner des Landes, dass sie mit ihnen verfahren sollten, wie es ihnen gut dünkte. Und sie eroberten befestigte Städte und fettes Land und nahmen Häuser in Besitz, die mit allerlei Gut angefüllt waren, sowie ausgehauene Brunnen, Weinberge und Ölgärten und Obstbäume in Menge. Da aßen sie und wurden satt und fett und schwelgten in deiner großen Segensfülle. Aber sie wurden widerspenstig und empörten sich gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken, ja, deine Propheten, die sie verwarnten, um sie zu dir zurückzuführen, töteten sie und vollführten große Lästerungen. Da überliefertest du sie der Gewalt ihrer Bedränger, die bedrängten sie hart. Wenn sie aber in Bedrängnis waren, schrien sie zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel her und gabst ihnen nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, damit diese sie aus der Gewalt ihrer Bedränger erretteten. Sobald sie aber Ruhe hatten, taten sie wiederum Böses vor dir, und so musstest du sie aufs Neue in die Gewalt ihrer Feinde geraten lassen, dass diese über sie herrschten. Dann schrien sie abermals zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel her und rettetest sie nach deiner großen Barmherzigkeit viele Male. Und du verwarntest sie, um sie zu deinem Gesetze zurückzuführen, sie aber waren übermütig und hörten nicht auf deine Gebote und versündigten sich gegen deine Ordnungen, durch die doch leben soll, wer nach ihnen tut. Sie aber kehrten dir widerspenstig den Rücken zu und zeigten sich halsstarrig und gehorchten nicht. Und du verzogst mit deinem Einschreiten gegen sie viele Jahre und verwarntest sie durch deinen Geist vermittelst deiner Propheten, und doch hörten sie nicht. Da überliefertest du sie in die Gewalt der Bewohner der heidnischen Länder, aber in deiner großen Barmherzigkeit hast du ihnen nicht den Garaus gemacht und sie nicht gänzlich verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Und nun, unser Gott, du großer, gewaltiger und furchtbarer Gott, der an dem Gnadenbunde festhält, nicht möge dir gering erscheinen all das Ungemach, das uns betroffen hat, unsere Könige, unsere Obersten, unsere Priester, unsere Propheten, unsere Väter und dein ganzes Volk, seit den Tagen der Könige von Assyrien bis auf den heutigen Tag. Doch du stehst gerecht dabei all dem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue geübt, wir aber haben gefrevelt. Und unsere Könige, unsere Obersten, unsere Priester und unsere Väter haben dein Gesetz nicht gehalten und haben nicht auf deine Gebote geachtet, noch auf deine Mahnungen, mit denen du sie verwarnt hast. Und obwohl sie in ihrem eigenen Reiche wohnten und inmitten der großen Segensfülle, die du ihnen schenktest, und in dem weiten und fetten Lande, das du ihnen überließest, haben sie dir doch nicht gedient und ihr schlimmes Treiben nicht aufgegeben. Siehe, wir sind jetzt Knechte, und das Land, das du einst unseren Vätern verließt, damit sie seine Früchte und seine Segensfülle genießen sollten, in dem sind wir nun Knechte. Seinen reichen Ertrag gibt es den Königen, die du um unserer Sünden willen über uns gesetzt hast, sie verfügen über unsere Leiber und über unser Vieh, wie es ihnen gut dünkt, und so sind wir in großer Bedrängnis.